Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, bon dia, bonjour. Just trying out all the languages. Ich versuche mal andere Sprachen. And today I decided I'm going to start to study Hebrew. Und heute habe ich beschlossen, Hebräisch zu lernen. I already got myself the course. Ich habe mir schon den Kurs bestellt. Something I want to do for a long time. Etwas, das ich schon lange machen will. You need to do something in your free time. Man muss etwas in seiner Freizeit tun. Daniel is sitting and thinking, free time, what's that? Daniel sitzt hier und denkt, Freizeit, was ist das? It's a time that you don't study Hebrew in. That's your free time. Es ist die Zeit, in der du nicht Hebräisch lernst. Das ist deine freie Zeit. Alright, let's go back to John chapter 16. Lass uns wieder zu Johannes 16 gehen. And we are in 22. Und wir sind in Vers 22. So will you also pass through a time of intense sorrow when I'm taken from you, but you will see me again. So werdet auch ihr eine Zeit starken Schmerzens durchleben, wenn ich von euch genommen werde, aber ihr werdet mich wiedersehen. I really like how beautiful the next sentence is expressed. Ich mag es wirklich, wie schön der nächste Satz ausgedrückt ist. I mean, it's expressed the way that I like to express myself. Er ist so, wie ich mich auch gern ausdrücke. Then your hearts will burst with joy. Dann wird euer Herz vor Freude platzen. With no one being able to take it from you. Und niemand wird sie euch nehmen können. My friends, listen to what Jesus said. Freunde, hört mal, was Jesus sagt. Jesus said, in the end of this suffering, when everything is over and you will see me again face to face. Er sagt, am Ende, wenn alles vorbei ist und ihr mich wieder von Angesicht zu Angesicht sehen werdet. Then what's going to happen is this. Was passiert dann? That you will experience a joy that will actually burst in your heart. Dann wirst du eine Freude erleben, die in deinem Herzen explodiert. But not only that. Aber nicht nur das. Because a lot of people have exploding joy in their heart. Denn viele Leute haben explodierende Freude im Herzen. They make a good business deal. Sie schließen einen guten Geschäftsvertrag ab. Their favorite team becomes champion. Ihre Lieblingsmannschaft holt den Titel. They celebrate some momentary success. Sie feiern einen aktuellen Erfolg. And their hearts burst with joy. Und ihr Herz platzt vor Freude. I've seen a lot of people who have heart-bursting joy. Ich habe so viele Leute gesehen, deren Herz vor Freude platzte. But Jesus didn't stop there. Doch Jesus hat da nicht aufgehört. He said this incredible sentence. Er sagte diesen wunderbaren Satz. With no one being able to take it from you. Und niemand wird sie euch nehmen können. Oh, how many people I know that have a joy that bursts in their hearts. Oh, wie viele Leute, die ich kenne, haben explodierende Freude im Herzen. But it's a heart that can, it's a joy that can also be taken from them easily. Aber es ist eine Freude, die ihnen leicht wieder genommen werden kann. See, God doesn't just want you to have incredible joy in your heart. Gott möchte nicht nur, dass du unfassbare Freude in deinem Herzen hast. No, no, no, no. Nein, nein, nein, nein, nein. God wants you to have a joy that nobody can take. Gott möchte, dass du eine Freude hast, die niemand dir wegnehmen kann. See, this is the joy the world cannot have and cannot give. Das ist die Freude, die die Welt nicht haben und nicht geben kann. Because the world offers a joy that is exploding in your hearts at times but doesn't last. Denn die Welt bietet eine Freude, die zwar in deinem Herzen explodiert, aber nicht bleibt. You know what? Weißt du warum? Because circumstances change. Weil Umstände sich ändern. But Jesus never changes. Aber Jesus ändert sich nie. Remember what Jesus said to his disciples pretty much at the end? Erinnerst du dich, was Jesus ziemlich am Ende zu seinen Jüngern sagte? He said, behold, I'm with you until the end of the ages. Er sagte, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Weltzeit. Jesus said, hey, when I come back, you're gonna see me again. Jesus sagte, wenn ich zurückkomme, werdet ihr mich wiedersehen. That's where you will experience a joy that is bursting inside of your heart. Dann werdet ihr eine Freude erleben, die in euren Herzen explodiert. Nobody can take the joy because nobody can take me. Niemand kann diese Freude nehmen, denn niemand kann mich wegnehmen. You see, Ephesians tells us that Jesus lives in our hearts by faith. Epheser sagt uns, dass Jesus durch Glauben in unseren Herzen lebt. So if Jesus lives in my heart by faith, by faith and nobody can take Jesus away. Wenn Jesus also durch den Glauben in unseren Herzen lebt und niemand Jesus wegnehmen kann, then nobody can take my joy away because my joy is related to Jesus. Dann kann mir auch niemand meine Freude nehmen, denn meine Freude hängt mit Jesus zusammen. Guys, over the last few years, I've experienced this over and over and over again. Während der letzten Jahre habe ich immer und immer wieder erlebt, religion kills. Dass Religion tötet. Jesus brings true joy. Aber Jesus wahre Freude bringt. How many people have I met and how many people have contacted our ministry? Wie viele Menschen traf ich und wie viele haben unseren Dienst kontaktiert? You know, they contact us and they say, ah, Reinhard, I got saved 20 years ago. Sie kontaktierten uns und sagten, Reinhard, ich wurde vor 20 Jahren errettet. And I had incredible joy and I had such a love for Jesus. Und ich hatte so unaussprechlich die Freude und solch eine Liebe für Jesus. But very soon after, that was all gone. Aber kurz danach war alles weg. And religion has destroyed my life. Und Religion hat mein Leben zerstört. Finally I found the message of what Jesus did on the cross. Schließlich fand ich die Botschaft, was Jesus am Kreuz getan hat. And I found my first love back again and my joy has come back into my heart. Und ich habe meine erste Liebe wiedergefunden und die Freude ist in mein Herz zurückgekehrt. Look, I try to tell these people. Ich versuche diesen Leuten zu sagen. You now need to stick close to Jesus because he's the source of your joy. Du musst jetzt nah an Jesus dranbleiben, denn er ist die Quelle deiner Freude. You see, because when Jesus came back to them, als Jesus zu ihnen zurückkam, and when he went up to heaven, und als er in den Himmel fuhr, he actually entered their heart also while he went up to heaven. Kam er auch in ihre Herzen, während er in den Himmel ging. Because the Bible says he lives in our hearts. Denn die Bibel sagt, dass er in unseren Herzen lebt. So if he lives in my heart, wenn er also in meinem Herzen lebt, that means nobody can take him away from me, that means nobody can take my joy. Heißt das, dass keiner ihn mir nehmen kann, und das heißt, dass niemand mir meine Freude nehmen kann. Don't make the mistake and make anything the source of your joy that's not Jesus. Mach nicht den Fehler, irgendetwas anderes außer Jesus zur Quelle deiner Freude zu machen. Don't do that. Mach das nicht. Because otherwise you will be just like the world. Today I have joy, tomorrow I have sorrow, then I have joy, then I have sorrow. Denn sonst wirst du nicht anders sein wie die Welt. Mit Freude an einem Tag, Kummer am nächsten, Freude am anderen, Kummer am anderen Tag. That's not how we're supposed to live. So sollen wir nicht leben. We're supposed to live by joy that cannot be removed from us, even in the moments of sadness. Wir sollen in einer Freude leben, die uns nicht weggenommen werden kann, nicht mal in Momenten der Traurigkeit. But this can only be experienced if Jesus is the source of our joy. Aber das kannst du nur erleben, wenn Jesus die Quelle deiner Freude ist. I will see you tomorrow. Bis morgen.